1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch recht herzlich die Hörer von 1 Live und die Zuschauer von 1 Festival. Das WDR Fernsehen wird circa 12, 13 Minuten später zu uns kommen. Das für uns, das heute von uns geplante Thema, das verschieben wir aus aktuellem Anlass. Wir machen die Sendung auf für eure Themen, für alle eure Themen. Und wenn ihr euch gerne äußern möchtet zu den furchtbaren Vorkommnissen in Baden-Württemberg, dann könnt ihr das gerne tun. Die Leitungen, die sind geschaltet, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Regina. Regina ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Regina. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Regina. Was ist dein Thema? Mein Thema ist jetzt das Attentat oder dieser Amoklauf von diesem ehemaligen Schüler. Ja. Hat mich natürlich wieder sehr runtergerissen, ja, wenn ich sehe, was Jugendliche oder wie Jugendliche in der Lage sind, über andere Menschen herzufallen. Ja. Also wenn es auch nur einer ist. Ich sehe solche Attentate immer als Spitze eines Eisberges. Mhm. Worin siehst du die Ursachen? In der Gewaltverherrlichung und in der Unüberlegtheit, dass man mit Computerspielen ja die Menschen wieder auferstehen lassen kann. Man hat überhaupt gar nicht in dem Moment die Achtung vom menschlichen Leben. Mhm. Und wenn ich Filme sehe, also gerade wie in den privaten Sendern, diese Gewaltfilme, mhm, die sind so schrecklich und mhm, was dort alles zerdroschen wird. Diese alleine schon so eine Autofahrt, wo ein Auto einfach explodiert oder so. Mhm. Man sieht das und man denkt, naja, uns kann das nie passieren, im Fernsehen ist das zu sehen und so. Mhm. Ja, da passiert nichts, aber dieser Bezug zur Realität fehlt. Und also, das ist ja nun schon eine mittlerweile etablierte Diskussion, sage ich mal so, ja, dass Computerspiele, Horrorvideos, ja, Actionfilme und so weiter, die Hemmschwelle zur Gewalt sehr nach unten, ja, gesetzt haben. Ich habe aber jetzt, ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Alternativen dazu erklären. Ja. Ich bin selber gelernte Erzieherin, ja, habe selber im Theater gearbeitet, also kenne mich auch historisch mit verschiedenen Kulturen aus. Mhm. Und jetzt arbeite ich als Gitarrenlehrerin und dort ist die ethische Prägung spielt für mich eine ganz große Rolle. Mhm. Und ich wollte auch, das hatte ich auch gesagt, ich wollte jetzt darüber reden oder meine Meinung dazu sagen, dass man Kinder wieder mehr prägt. Ich habe gesagt, Erziehung, das Wort möchte ich mal jetzt nicht so in Vordergrund stellen, weil das mit diesen erhobenen Zeigefinger kriegt man, ja, keine Menschen groß. Was meinst du mit prägen? Prägen heißt über Literatur oder über Musik, so wie ich es mache. Ich suche mir sehr viel Literatur aus, die auch kritisch ist. Zum Beispiel haben wir, ich komme jetzt aus dem Osten, wir haben einen sehr guten Liedermacher, also sehr viele gute Liedermacher, zum Beispiel den Gerhard Schöne, der hat ein Lied vertont, das heißt Der Märchenprinz, und da geht es darum, in der ersten Strophe, dass man sich selber lieben soll, wie man ist, ja, und in der dritten Strophe, wie schlimm das ist, dass sich jeder Frieden wünscht und keine, ja, neuen Bomben. Da gibt es natürlich gesellschaftliche Gruppierungen, ja, wo der Zugang zu Literatur und zu Musik nicht so einfach ist, vielleicht wie du es dir, wie du es erlebst. Was machen wir da? Das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ich habe sehr vieles auch schon in meiner frühen Jugend kennengelernt. Also ich muss mal sagen, es gibt schon sehr kritische Lieder, die wir damals schon mit 17 gesungen haben. Zum Beispiel steht ein Haus in New Orleans oder so. Mhm. Also es hat von mir, von meiner Seite eher schon in der Kindheit stattgefunden, was Krieg bedeutet. Es gab da ein sehr... Aber, Regina, das finde ich einen sehr guten Ansatz, den du da formulierst. Demgegenüber bleibt ja die Tatsache, dass wir ein Internet haben. Im Internet kann man sich die furchtbarsten Dinge angucken, ja, und die Behörden und der die staatlichen Zugriffe sind relativ beschränkt. Natürlich kann man etwas machen, aber ja, es ist schwierig. Genau, man kann jetzt nicht bloß Verbote machen. Genau. Darauf wollte ich jetzt gar nicht zielen. Wie soll man dagegen angehen? Zum Beispiel der Boom der Spiele, ja, der Computerspiele, ist gigantisch. Das, ja, sind riesen Millionen Umsätze sind das. Ich weiß. Wie will man dagegen wirken? wir gehen, man kann ja mal von dem Menschen ausgehen, der jetzt nicht so geworden ist, der eine starke Persönlichkeit ist, und ich sage, ich lehne mich jetzt gegen diesen ganzen Kram auch auf. Es gibt ja genug Jugendliche, die sagen, nee, das ist genau das, die dann diese Meinung vertreten, die ich auch sage, wir brauchen das nicht. Ich habe meine eigene Identität so. Und die eigene Identität bedeutet einfach, dass man dann eben mit zum Beispiel der Lehrer über Probleme, zwischenmenschliche Beziehungen spricht. Oder ich selber, wie ich es erfahren habe in meiner Kindheit, mein Vater und meine Mutter haben eigentlich keinen Hehl draus gemacht über die Leiden des Zweiten Weltkrieges. Und ich hatte ein Buch, das habe ich mir damals schon mit 7 angeguckt, das heißt, die Kamera klagt an. Und dort hat man real gesehen, wie es gewesen ist, wo es ganz war und wo es kaputt war. Und wo die Leichen aufgeschichtet sind, das gucke ich mir heute noch an. Ja, aber du bist eine andere Generation. Ich habe das genau auch so erlebt, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Was machen wir heute? Heute kann man diese Bilder, ich mache das jedenfalls so, ich habe mir jetzt erstmal aus dem Georgienkrieg, da gab es auf der Bildzeitung, dieses Bild, wo der eine schmerzverzerrte Bruder seinen eigenen Freund oder Bruder in der Hand hält, das habe ich den Kindern gezeigt und wir haben drüber geredet. Dann habe ich auch abkopiert aus diesem Buch, die Kamera klappt an, abkopiert und habe es auch den Kindern gezeigt. Ich sage, so sah das aus. Ja, sicher kann man solche Sachen auch machen. Das finde ich ausgesprochen gut. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht ausreicht. Das reicht nicht aus. Ja. Es kommt natürlich dazu, dass natürlich auch, ich mal sagen, ein Schulpsychologe reicht auch nicht aus, weil der ja gar nicht so viel Kontakte schaffen kann. Das Problem liegt in den Familien. Ein Schulpsychologe gab es auch in der Realschule in Baden-Württemberg, die betroffen war heute. Ja, das brauchen die jetzt auch. Jetzt auf alle Da war vorher einer. Ach, da war ja vorher da. Ja, eben. Da war einer. Und ein Schulpsychologe müsste dann eben aber auch in die Klassen reingehen, sich erstmal warm machen mit den Leuten. Naja, aber weißt du, in diesem Fall, den wir da jetzt gerade zu beklagen haben, da liegt das ja viel komplizierter. Es liegt in der Familie. Familie, aber ich sag mal, was ich mir so vorstelle. Ich kann mir vorstellen, der Vater ist ein ganz großer Waffennarr und schätzt die Waffen und hat vielleicht auch schon mal Vögel geschossen mit seinem eigenen Sohn. Vögel ist ja nicht so schlimm. Und da ist die Grenze dann, weiterzugehen und noch krimineller zu werden und sich noch ein Highlight zu verschaffen, noch viel größer. Na, ich frage mich, warum lässt ein Vater, der Waffennarr ist, die Waffe im Schlafzimmer rumliegen? Genau so ist es. Ne? Also warum? Einer, der denkt, naja, die Waffen und alles so und den Sohn immer beschrieben, wie schön das ist und was man alles schießen kann und was das für ein Kaliber ist und so. Man hat ja nichts gegen Sportschießen. Aber wenn man dann schon anfängt, vielleicht so, das weiß man ja nicht, auf Tiere zu schießen, so auf die Jagd zu gehen, ist manchmal dann die Grenze zum menschlichen Leben gar nicht mehr so groß. Und wenn dann noch dazu kommt, dass er praktisch Computerspiele macht und sich da noch für bestimmte Spiele interessiert. Das Problem war ja natürlich auch in diesem Fall, dass der Junge überhaupt nicht auffällig war. Überhaupt nicht. Sodass ein Schulpsychologe das gar nicht bemerkt hätte. Nee, man denkt immer, es kann aber sein, dass er irgendwie ein Problem mit Frauen hat, wenn er jetzt so viele Mädels umgebracht hat und die Lehrerin. Vielleicht, aber da darf man auch noch nicht voreilig urteilen. Das könnte auch ein Zufall sein, ja. Man denkt immer, wenn einer frech ist, da wissen wir, das ist der Freche. In Erfurt war es ja wieder anders gewesen. Da war der Schüler im Prinzip ein Versager. Aber das war er hier nie. Man hat ja gesagt, er hat Tischtennis gespielt und war sogar deutscher Meister. Also er kennt diese Highlights. Ja. Du sagtest gerade, dass du bist Gitarrenlehrerin. Ja. Ja. Und Gesangslehrerin. Hattest du heute, nachdem das bekannt wurde, schon Kontakt mit Schülern? Nein, noch nicht. Das mache ich morgen. Heute habe ich das erst erfahren, als ich bei meinem Vati im Krankenhaus war heute Abend und sah ich das dann und da dachte ich, jetzt musst du abends mal gucken, was los ist. Und Das heißt, es reißt mich immer wieder runter, wenn so junge Menschen einfach aus der Bildfläche verschwinden. Ja, das ist natürlich auch ungeheuer erschütternd. Das ist so erschütternd und man muss den jungen Menschen sagen, das Wertvollste, was ihr habt, das ist euer Leben. Ja. Natürlich muss man das nicht darben unter bestimmten Bedingungen, aber eine gewisse Bescheidenheit, eine Freundlichkeit und ein Miteinander kann manchmal mehr bieten als ein neues Auto. Also du willst morgen das in der Schule dann im Unterricht thematisieren? No. Wie alt sind deine Kinder? Also deine Schüler, nicht deine Kinder? Von 1 bis 6, Ich meine von der ersten Klasse, ja. Also von 7 bis 16. Mhm. Ich glaube auch, dass das morgen sicher in allen Schulen in Deutschland ein großes Thema sein wird. Das wird auf alle und Fälle. Und ich glaube auch, dass das ist zwar äußerst unwahrscheinlich, aber dennoch die Angst umgeht in allen Schulen. Könnte das nicht bei uns auch passieren? Wir sitzen aber ich muss mal sagen, Domian, es gibt so viele Lehrer, die so, also ich kenne es in Dresden jedenfalls, ich kann jetzt nicht für die ganze Bundesrepublik sprechen, aber ich kenne ja durch meine Arbeit so viele Lehrer, die so viel Wert legen auf Miteinander und der Wunschzettel vom Weihnachtsmann an die Kinder war, dass ihr Freunde seid, alle miteinander und so. Ich habe dann die Wandzeitung gesehen. Es gibt so viele Lehrer, die das auch machen. Mhm. Aber es gibt eben sozial schwache Gebiete, wo man eben eingreifen muss. Das ist alles sehr differenziert. Wenn du deine Schüler so betrachtest, hast du dich schon mal dabei erwischt, so vielleicht in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren, dass du den einen oder anderen angeguckt hast und hast du überlegt, wer weiß, was in dem Menschen, jungen Menschen alles so schlummert und brodelt? Ja, das habe ich erlebt. Und zwar habe ich ein Kind gehabt, Daniel hieß er, und zwar wurde der Vater, also die Kinder waren sich viel selbst überlassen. Ich hatte zwar ein gutes Verhältnis zum Vater, das war einer, der hat 47 Euro Taschengeld schon und dann hat er sich eine Waffe gekauft. Das war vor dem Waffengesetz und kam in die Schule. Und ich hatte eine Schülerin, die war eben nicht so beliebt, die war ein bisschen dicker und so. Das ist aber schon jetzt 6, 7 Jahre her. Er nahm die Pistole und ballerte sie vor die Füße. Da gab es natürlich ganz großen Krawall. Das glaube ich. Und das habe ich musste ich vom Direktor nochmal, also für den Direktor ein Schreiben schicken, dann musste ich an die Eltern. Ich hätte also glattweg rausschmeißen sollen. Ich hatte nur die Hoffnung, man kann noch, aber es ist in dem Fall wäre es gewesen, also den konnte man nicht mehr helfen. Wenn man so verwöhnt ist und mit allen neuester Technik kommt er dann in die Klasse und sagt, ach, guck mal, das habe ich. Und was ist aus dem Fall dann geworden? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe es dann nicht mehr verfolgt. Also, man muss ja die Kurve kriegen, weil wenn er eine Lehre macht, kann er sich mit dem Taschengeld nicht mehr freikaufen. Regina, ich danke dir für deine Meinungsäußerung und für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und guten Erfolg bei deiner Arbeit als Lehrerin. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.12 Uhr und 16 Sekunden und genau in diesem Moment läuft gerade der Vorspann im WDR-Fernsehen. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050. Gleich begrüße ich noch die Fernsehzuschauer und dann geht's auch schon weiter. 0800 220 5050. Mit wem machen wir denn weiter? Frage meine Regie. Aha. Okay. So, ich begrüße sehr herzlich die Zuschauer vom WDR Fernsehen, wir sind ein bisschen später, bitten das zu entschuldigen. Wir hatten ein Thema für heute angekündigt. Dieses Thema verschieben wir aus aktuellem Anlass auf nächste Woche. Wir machen unsere Sendung ganz auf für alle eure Themen. Aber wenn ihr gerne mit mir auch über die schrecklichen Vorkommnisse in Baden-Württemberg reden wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Also wer zum Thema Amoklauf sich äußern möchte, das könnt ihr gerne tun. 0800 220 50 50. Ich bin verbunden mit René und René ist 34 Jahre alt. Hallo René. Ja, hi, grüß dich. Hallo René. Ja, also wie gesagt, erstmal muss ich natürlich dazu sagen, die ganze Sache, die heute da passiert ist, natürlich extrem heftig. Ich kann aber allerdings irgendwie der Regina, ich glaube Regina hieß sie, glaube ich, irgendwie nicht folgen. So, weil, also Regina muss ich jetzt den Zuschauern des Fernsehens erklären, wir haben gerade im Radio angefangen und haben mit einer Regina schon hier telefoniert. Ach so, ja, ganz genau, richtig. Mhm. Okay. Und also wie gesagt, sie bezog das Ganze irgendwie auch auf das Thema halt Computerspiele, Ballerspiele, dass halt irgendwie die Leute da halt extrem drauf bezogen sind. Und das kann ich in keinster Weise so nachvollziehen. Warum? Weil das ganz einfach eine Freizeit ist, eine Freizeitgestaltung. Ja. So. Also René, da muss ich dir auch ganz heftig widersprechen. Ich finde, es gibt Computerspiele, die sind so grauenhaft und so schrecklich, dass ich eigentlich empört bin, dass es das überhaupt gibt. Es ist auch ein großer Unterschied, ob ich mir einen Actionfilm im Fernsehen angucke, oder ob ich in einem Computerspiel aktiv daran beteiligt bin, dass ich Menschen durch meine Figur, die ich bediene, umbringe, massenweise umbringe. Ich habe mir das neulich intensiv angeschaut bei einem Freund, der eine ganze Palette von diesen Dingern hat. Natürlich wird nicht jeder zu einem gewaltbereiten Menschen, aber ich glaube, dass wenn jemand labil ist, dass er durch den Konsum und auch durch die Praxis solcher Spiele absolut die Hemmschwelle verliert, selbst Gewalt anzuwenden. Jetzt einfach nur durch, dass er irgendwelche Pixel einfach, da sind Pixel auf der roten Wand, pam, so, jetzt ist der tot. Das sind keine Pixel, das sind Menschen, das sind Figuren. Ich weiß nicht, welches Spiel du kennst. Ich sag jetzt mal, ich habe super lange Zeit Counter-Strike gespielt, der super böse Counter-Strike. Doom habe ich vorher gespielt, bevor es Counter-Strike überhaupt gab. Hm. Und ich kann jetzt in keinster Weise sagen, dass ich dadurch irgendwie aggressiv geworden bin. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, dass die Menschen oder dass labile Leute daran gewöhnt werden können, dass es ganz normal ist, dass man Leute abknallt. Dass man sich durch Schießereien einfach in einem Spiel nach oben bewegt. Nee, ich glaube, da ist einfach nur so eine Entschuldigung irgendwie von den Leuten, irgendwie von allen möglichen Leuten, die denken sich jetzt so, oh, jetzt ist da was total Schreckliches passiert. Hm. Das nehmen wir jetzt als Entschuldigung. Nein, ich glaube, dass alle. Heute gab es Hart, aber Fair mit Frank Plasberg. Deswegen, das war der große Auslöser, warum ich angerufen genau. habe. Und dieser kleine Videospot da, also den fand ich lächerlich. Na, den fand ich zum Beispiel nicht lächerlich, weil es ein gutes Beispiel dafür war, wie diese Videospiele funktionieren. Aber vielleicht haben das alle Leute nicht gesehen, worüber wir jetzt reden. Aber es ist doch eine Frage letztendlich der Logik. Wenn man permanent zugedröhnt wird mit Gewalt, mit Horror, mit Actionspielen, wo Gewalt und Schusswaffen gebraucht das Normalste von der Welt ist, wenn man sich selbst einklingt in ein solches Spiel, dass das natürlich Spuren in einer Seele hinterlässt, die vielleicht irgendwie wackelig ist, darüber müssen wir doch gar nicht streiten, dass die meisten User dieser Spiele völlig normale und tolle Leute sind, darüber müssen wir auch nicht streiten. Das ist doch völlig, völlig klar, aber man kann das doch nicht verharmlosen, das Ganze. Ja, nee, grundsätzlich nicht verharmlosen. Nur ich sag jetzt mal, wenn man jetzt bei den Leuten, die jetzt zum Beispiel heute jetzt der PC ist jetzt von dem jungen Mann da irgendwie beschlagnahmt worden, mhm. da wird man mit Sicherheit auch 100.000 andere Sachen drauf finden, mhm. Wo man dann sagen würde, oh, ich sag jetzt mal Nacktbilder, oh, der könnte eventuell auch irgendwie sexuell in die und die Richtung gehen. Also ich finde das immer so ein bisschen relativ einfach gemacht. Na, ich glaube, dass es sich keiner einfach macht im Moment. Es ist halt eine Spurensuche. Und dass man immer wieder, wenn diese schlimmen Dinge passieren, in Erfurt, in Emstetten damals, dass man immer wieder in diese Richtung kommt und dass diese Täter immer konfrontiert waren, sich immer beschäftigt haben mit Gewaltmedien aller Art, sagen wir es mal so, lässt einen doch schon nachdenklich stimmen. Vielleicht können wir uns so einigen. Ja. Das sind ja keine Leute, die deutsche Schlagermusik gerne hören und sonst weiter nichts. Nee, das ist richtig. Ja? Wie gesagt, ich sag jetzt mal, du könntest aber jetzt auch bei 500.000 anderen Leuten gucken. Natürlich, die das natürlich, auch drauf haben. Natürlich. Und natürlich. Deswegen sind die auch nicht böse. Natürlich, aber ebenfalls in Hart aber Fair wurde heute ein Ausschnitt von einem Rapper gezeigt. Hast du es ja, auch gesehen? Ja, der war krass. Ja, war das krass. War auch sehr schlimm, wo das komplett verherrlicht wurde, ein Amoklauf. Und das ist im Internet zu sehen. Das Internet trägt ganz große Schuld an der Verrohung, die in unserer Gesellschaft, in unseren Gesellschaften vor sich geht. Und das ist ein großes Problem natürlich für alle gesellschaftlichen Kreise, auch für die Politik, da Einhalt zu gebieten, weil es weltweit nun halt Zugriffe gibt und man kann schwer etwas tun. Nee, also aber jetzt habe ich, ich würde dich gerne mal fragen, wo siehst du denn die Ursachen, dass so etwas passiert? Kann ich ja wirklich nicht sagen. Also ich würde ganz einfach mal sagen, das sind einfach gestörte Menschen. So von Grund auf. Von Natur aus, meinst du? So, ja, einfach. Weil ich sag jetzt mal, man kann ein Kind großziehen, das wird halt ganz einfach, man kann ein Kind erziehen, entweder also gut oder schlecht. Also so sehe ich das immer. Ja, das ist natürlich auch ein richtiger Hinweis. Was ist da in dieser Familie los gewesen? Ne? Warum liegen da Waffen im Schlafzimmer rum, die zugänglich sind für den Jungen? Was ist mit den Eltern? Warum haben die keine offenen Augen für den Jungen gehabt, der offensichtlich große Probleme hatte und sehr introvertiert war? Und so weiter. Ja, klar, hast du recht. Ja. Und da liegt die ganze Problematik. Also das liegt mit Sicherheit nicht daran, dass er jetzt da irgendwelche Computer spielt. Und wie gesagt, die Problematik ist, warum ich mich jetzt über die ganze Sache überhaupt so aufreg, dass immer wieder gesagt wird, das sind nicht Computerspiele, aber das kann es nicht sein. Okay, da haben wir jetzt gerade drüber geredet. Ja. Okay, dann danke ich dir für deine Meinungsäußerung, René. Alles klar. Und wünsche alles Gute. Jo, hau rein. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Wir haben unsere Sendung aufgemacht und das für heute geplante Thema verschoben für nächste Woche auf nächste Woche. Also ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, aber wenn ihr gerne euch zu dem Amoklauf in Baden-Württemberg äußern möchtet, dann ist das natürlich auch möglich. Es geht weiter mit Markus und Markus ist 26. Hallo Markus. Hallo Julian. Markus, was ist dein Thema? Mein Thema ist der Amoklauf in Winnenden in Baden-Württemberg. Ja, auch. Hm. Wie ist deine Meinung dazu? Meine Meinung ist, man sollte sie im Moment noch nicht verallgemeinern und im Moment noch keine Schlüsse ziehen, was, wie und etc. Warum ist das passiert? Und vor allem möchte ich auch nicht, dass man es jetzt schon auf die Computerspiele wieder zieht. Dazu muss ich sagen, ich bin freier Journalist und Fotografen war heute berufsbedingt auch vor Ort. Ach, du warst vor Ort? Ich war vor Ort. Ab wie viel Uhr warst du da? Ich war heute Morgen, also ziemlich zeitnah, wurden wir von der Polizei informiert per Notruf-SMS. Für Fotografen gibt es diese SMS, ja. Unfälle etc. Das heißt, du lebst und arbeitest in der Gegend? Ich lebe und arbeite hier, genau. Also ich wohne in Remshallen und Winnenden ist ja so circa 10 Minuten, Viertelstunde von hier mit dem Auto entfernt. Als du bei der Schule ankamst, war der Täter dann schon geflohen? War der schon wieder weg von der Schule? Ja, und das ging ja wirklich recht schnell. Mhm. Er ist ja dann über einen PLZ, also so ein Krankenhaus, für Tagesklinik für psychisch Kranke. Mhm. Über dieses Gelände ist er dann im Prinzip geflohen und hat da auch nochmal jemand schon getötet. Genau. Das ging wirklich so wahnsinnig schnell. Also aber du warst immer vor Ort bei der Realschule. Richtig. Ja. Ich war, was hast du da für Szenen dann erlebt, wenn du von Anfang an quasi dort vor Ort warst? Ganz unterschiedliche Szenen, von natürlich Trauer bis totale Hektik. Es war ja wirklich komplett der Ort Winnenden komplett abgesperrt. Mhm. Man kann wirklich nicht mehr rein und auch später nicht mehr raus erstmal. Wie war das denn so in der allerersten Zeit, als du da warst? Kamen denn irgendwann die Kinder in Panik rausgelaufen aus der Schule? Oder wie war das? Nein, die Kinder wurden in den nachbargelegenen Schulen erstmal belassen. Die wurden dann kann ich jetzt schlecht abschätzen, aber nach einer geraumen Zeit mit Polizei raus und dann auch in eine nahegelegene Turnhalle verbracht. Aber dann hast du ja auch Kinder gesehen, die mit in der Klasse waren, in der die meisten Menschen ums Leben gekommen sind. Ja. Was für Bilder haben sich dir da gezeigt? Haben die Kinder geweint oder waren die geschockt? Oder? Also ich muss sagen, war erst gegen später, wo ich auch doch als Journalist, ich bin einiges doch schon gewohnt, sehr nachdenkt, noch jetzt auch noch drüber, war dann, wo gegen später Abend, wo dann alles schon auch wieder, wenn man so ganz abgesperrt war, wo dann die ganze Eltern kamen, dann Kerzen niedergelegt haben, Blumen, da ich denke mal, sowas kann man nicht beschreiben. Es war grausam, die Leute einfach weinen zu sehen. Ich bin dann auch wirklich mal 1-2 Minuten wirklich da gestanden und habe im Prinzip nicht mehr gewusst, wohin war es, ob gehen oder doch noch da bleiben. Darf ich dich mal was zu deiner Profession fragen? Du bist Fotograf, sagst du? Ich arbeite also frei. Okay. Freie Fotografin. Wenn man dann solche erschütternden, auch zu Herzen gehenden Szenen erlebt, hat man da nicht moralische Bedenken, die Kamera drauf zu halten? Ja, definitiv. Es gab Kollegen, die wirklich, es kam dann irgendwann mit der Zeit, kamen dann auch Kinder und es gab Kollegen, die haben einfach draufgehalten, ohne jetzt irgendwie zu fragen etc., die haben halt wirklich einfach drauf, im Laufen wirklich hinterhergerannt, wo sie Kinder gesehen haben. Und das, ich meine, es ist einfach ein Job. Es ist, obwohl ich da eigentlich mich definitiv zurückhalte und wo ich sage, die haben da schon, die trauen schon, es ist ein Ereignis, das ziemlich natürlich einschneidend ist, auch in die Seele, und da möchte ich nicht unbedingt dann noch drauf und fotografieren. Das stelle ich mir auch äußerst schwierig vor, und ich möchte da eigentlich auch nicht vor Ort als Journalist sein, weil man wahrscheinlich auf vielen Zwängen ausgesetzt ist. Man muss berichten und man muss etwas abliefern und man muss trotzdem Respekt haben vor den Menschen, von deren Leid. Also ich finde das schon hochkompliziert. Wenn du vor Ort arbeitest und dich in der Gegend gut auskennst, kannst du uns etwas über das Elternhaus des Täters erzählen? Weißt du darüber etwas? Ja, das Elternhaus ist circa 5 bis 10 Minuten mit dem Auto. Das ist in Leudenbach, das ist, gehört glaube ich auch sogar noch zu Windenes gehören. Das Elternhaus ist ein recht modernes Gebäude. Der Vater von dem Tim K. hat auch eine Firma, also doch schon. Also ein angesehener und bekannter Mann dort unten. Ja. Hat der Tim, so heißt der Täter ja, hat der noch Geschwister? Da kann ich im Moment nichts sagen. Also nicht, was ich jetzt mitbekommen habe. Ja. Weißt du irgendetwas über den Ruf des Vaters so im Schützenverein, wie er sich da so gegeben hat? Und weißt du irgendwas? Nee, also ich weiß nur über den Tim als solches, dass eben er wirklich auch, was aber wahrscheinlich auch schon durch die Medien ging, einfach zurückhaltend war. Es gab Interviews, wo jemand, die direkt die Tat beobachtet hat, eine Schülerin, gesagt hat, dass sie mal mit ihm im Sportunterricht war. Er war eher zurückhaltend. Und eigentlich ruhig. Ja, sehr ruhig, ne, wie man es hört. Die anderen sagen aber wiederum auch, dass eben er doch schon recht früh mit 10, 11, 12 sowas schon sich für diese Softwarewaffen interessiert hat und da auch schon damit geschossen hat. Der Vater ist ja im Schützenverein. Genau, ja. In Leuten machen. Wobei der Vater sich natürlich wahrscheinlich sehr, sehr harte und berechtigte Fragen anhören muss, warum diese Waffe im Schlafzimmer lag und sie nicht im Tresor in einem abschließbaren Behältnis war. Richtig, ich meine, Waffen scheinen hin oder her. Da gehört die Waffe in den Schrank, die abgeschlossen ist. Definitiv, ja. Definitiv. Weiß nicht, ich denke mal, er wird dafür auch definitiv irgendwann noch zur Rechenschaft gezogen, denke ich mal. Ich meine, wäre richtig so, weil das ist grob fahrlässig. Für diese Familie oder für diese Eltern ist das natürlich ein unfassbares Unglück. Ihr Sohn hat 16 Menschen Leben auf dem Gewissen. Sie tragen oder der Vater trägt vielleicht eine gewisse Verantwortung auch dafür, weil er die Waffe hat rumliegen lassen. Und dann werden die Eltern sich auch fragen, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir übersehen? Das war unser Junge. Was ist in dem vorgegangen? Haben wir nicht Signale wahrgenommen oder übersehen? Also das ist ein sehr, sehr schweres Leben, was die Leute jetzt vor sich haben, glaube ich. Richtig, definitiv, ja. Markus, du bist Fotograf. Hast du denn heute ein Foto verkauft oder warst du... Also ich arbeite für eine Tübinger Agentur und ich habe es auf eine FDP-Tourung hochgeladen und Vorgesetzter von mir hat gemeint, ein Schwarzwälder Bote wäre was verkauft, aber ich habe da im Moment auch noch absolut keine Übersicht. Achso, aber das sind alles halt dann solide lokale Zeitungen und keine Sensationspresse, an die du es verkauft hast, ja. Nein, war zwar auch vor Ort und hat gefragt, natürlich dann exzessiv etc., aber nein. Dann danke ich dir auch für deinen Anruf und für deine Äußerungen und ich wünsche alles Gute. Ich danke dir und mach weiter so, definitiv gute Sendung. Vielen Dank, Markus, auf Wiederhören. Tschüss. Alles klar, wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Und weiter geht es mit Marion. Und Marion ist 53. Guten Morgen, Marion. Was ist dein Thema? Hallo, guten Morgen, Domian. Marion. Zu den Ereignissen heute von der Schule. Auch, das hat aber alle Menschen aufgewühlt. Ja, ja. Bei mir ist es vielleicht auch noch, ich bin direkt vor Ort gewesen in Wendlingen. Du bist vor Ort gewesen? Ich bin also ins Geschäft gefahren und denke, was steht jetzt die Polizei schon wieder an beiden Autobahneinfahrten. Also Wendlingen war der Ort, wo ans Autohaus ist. Ins Autohaus. Wo er dann auch sich selber erschossen hat. Also im Autohaus hatte ein Autoverkäufer eine Kundin erschossen und sich selbst dann. Ein Kunden. Autoverkäufer. Mhm. Und bin dann ins Geschäft gefahren. Das war genau 7:45. Aber nicht in das Geschäft? Nein, gegenüber. Gegenüber? Wir arbeiten gegenüber. Ah, gegenüber von dem Autohaus? Ja. Ja. Und ich habe dann mit einer Kollegin hinten einen Kaffee getrunken. Wir haben uns dann schon unterhalten über das Thema. Mhm. Lauf dann wieder vor, wollte anstempeln. Ich habe auch gerade einen Azubi in meiner Abteilung. Mhm. Der hat dann draußen Polizei gehört und ist raus, und dann kamen die ganzen Leute vom Autohaus rübergerannt und haben gesagt, lasst uns rein, er kommt. Ach so, lass mich eben fragen, ihr hattet schon davon erfahren, dass es in der Realschule zu diesem schlimmen Vorfall gekommen war. Ja, wir haben uns schon unterhalten. Ihr wusstet aber nicht, dass der Täter nach Wendlingen... Wir haben nur gedacht, die Autos stehen da oben, weil sie ihn halt suchen. Ach so. Ja. Oder, ja, man hat da nichts Genaues gewusst. Mhm. Und dann hat man... Also mein Lehrling oder mein Azubi, der hat dann alle Leute reingelassen. Mhm. Und dann war zum Glück, muss ich sagen, schon ein Auto von der Polizei da, mhm, wo vor unserem Geschäft gestanden ist. Und die haben auch dann sofort auf ihn geschossen. Ich denke, wenn die nicht da gewesen wären, wäre auch zu uns raufgekommen. Da ist also dann die Leute hinterher vom Autohaus. Gott. Was hast du für ein Geschäft? Ich arbeite beim Paketdienst. Ja. Mhm. Und... ja, die Leute waren dann den ganzen Tag bei uns im Foyer, die waren so richtig traumatisiert. Also die Leute aus dem Autohaus? Aus dem Auto. Mhm. Du hast dann du hast Schüsse gehört? Wir haben Schüsse gehört, mhm, ja. Du hast aber den Täter nicht gesehen? Nein, Gott sei Dank nicht. Mhm. Wie gesagt, weil die Polizei war da, die haben dann sofort das Feuer eröffnet, dann haben, mhm, die Leute alle bei uns reinflüchten können. Also, mhm, er war ihnen hinterher. Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, hat die Polizei ihn wohl angeschossen und er hat sich dann selbst erschossen, der Täter. Er hat sich selbst erschossen, mhm, ja. Mhm. Aber das ging dann noch bis in Handelshof. Also es heißt, er hat sich selbst erschossen. Gesehen haben wir es nicht. Mhm. Wir hatten halt die Leute da und dann kam da noch eine Frau, die hatte ihren Mann gesucht. Die hat gesagt, ihr Mann schafft im Autohaus, wo sind die Leute? Und dann haben wir gesagt, die sind bei uns oben im Konferenzraum. Die Frau ist dann auch noch auf und dann hat sie da oben halt erfahren, dass es ihr Mann war, wo man erschossen hat. Ach du lieber Gott. Dann war also... ach du lieber Gott. Ein Minister war da, es war Psychologen waren da, ja. Also bei uns war ein großes Aufgebot heute und alles abgesperrt, wir konnten nicht raus, wir konnten nicht rein, Paketdienst ist halt Fahrerdienst, ja, mhm, ist alles stillgestanden. Es war kein schöner Tag und sie waren den ganzen Tag, waren die Leute... Das glaube ich, ja. Die beiden Opfer in dem Autohaus, waren die sofort eigentlich tot? Ja, ne, ich glaube ja. Wissen wir nicht, es ist alles, ich bin heute Abend, ich habe Feierabend gehabt, so um 8 Uhr, um 20 Uhr, da war noch alles abgesperrt zum Autohaus, die Straße hinter. Keiner durfte durch, da war noch alles voll Polizei. Also ganze Nachmittag eigentlich. Das heißt, die Marion war ganz nah auch an diesen tragischen Ereignissen und wäre vielleicht sogar mit hineingeraten unter Umständen. Eventuell ja, also weil Azubi, der hat gezittert, der hatte Kosten gesagt, denk mal, wenn ich die nicht aufgemacht hätte, weil wir haben ja einen Schlüssel, da kommst du nicht so einfach rein. Und wenn die Polizei nicht da gewesen wäre, wäre der wahrscheinlich schon noch hinterher. Er wollte ja hinterher, ja. Mhm. Aber die haben dann auch gleich das Feuer eröffnet. Marion, wie denkst du über diesen Jungen? Ich weiß es nicht. Ich will keine Schuldzuweisungen machen, aber ich meine, verändern oder so, wenn man mit den Kindern spricht, vielleicht schon was merken. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann dir es nur als Mutter sagen. Mhm. Ich habe jetzt eine 24-jährige Tochter, wo neben mir sitzt. Ich kann es nur als Mutter sagen, wenn mir mein Kind was antut, ich würde ihn töten. Aber mein er ist ja tot. Ich würde ihn töten. Ich könnte das nicht verzeihen. Mein Leben wäre vorbei. Mhm. Und ich habe also, mir tut es ganz, ganz arg leid. Mhm. Um die vielen Eltern, um ihre Kinder. Ja. Um ihre Frau, ihren Mann. Ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Es ist wirklich ganz schlimm. Also die betroffenen Jugendlichen sind ja alle so 14, 15 Jahre alt. Ich weiß gar nicht so genau, wie viel auch noch jetzt schwer verletzt im Krankenhaus liegen. Auch noch einige, ne? Vermutlich, ja. Ja, einige Ich hoffe, außer Lebensgefahr, aber einige auch immer noch schwer verletzt. Wir haben dann halt, ja, wir wissen es halt dann darum, weil wir gehen ja nicht auf, die war im Konferenzraum oben in der Chefetage, ist halt nochmal ein Polizist, wollte nochmal rein, hat dann gefragt, was er nochmal will, weil ich gesagt, bei uns kommt man nicht so einfach rein. Und dann hat er gesagt, er muss jetzt leider noch von der Frau die traurige Nachricht überbringen. Ja. Und dieser Mann wollte sich ein neues Auto kaufen? Ja, also das war die Frau vom Autoverkäufer. Ach so, die Frau vom Autoverkäufer. Ja, ja, die hat ihren Mann gesucht, so, aber der war leider nicht mit oben bei uns. Wir haben gerade ja schon so ein bisschen hier auch über die Ursachen spekuliert. Das machen ja nur alle Leute. Ja. Warum werden junge Leute so? Was geht in deren Seele, in deren Herzen vor? Was glaubst du? Ich denke, es hat auch sehr viel mit der Verrohung hier zu tun, mit den ganzen Videofilmen. Ich denke schon, dass das damit zu tun hat irgendwo. Mhm. Aber ich weiß es nicht, ich verstehe die Menschen nicht. Ich kann nicht mal eine Fliege töten und ich verstehe die Menschen nicht. Mhm. Kanntest du so vom Ansehen zumindest die Familie von dem Täter? Nein. Nee, ist dann doch zu weit weg von euch dann. Ja. Mhm. Ich kenne eure Gegend nicht, wo du wohnst. Ja. Das klingt aber so, als wäre es eine ordentliche, aufgeräumte Gegend, also wo man nicht ansonsten so viel Gewaltbereitschaft vorfindet. Ja, ich war zwischen Stuttgart und Göppingen, würde ich mal sagen, oder zwischen Stuttgart und Ulm, wenn man fährt, liegt Wendlingen direkt an der Autobahn eigentlich. Und ja, wir haben schon aufgeräumt, da passiert nicht so viel. Ist eigentlich eine ruhige Gegend. Ja. Wie ist es dir denn, als du dann heute nach Hause gekommen bist, wie ist es dir so zumute, jetzt auch noch? Also ich habe sehr lange mit meinem Freund telefoniert und gesprochen darüber und habe gesagt, was ich auch komisch finde an dem jungen Mann, dass er lauter Mädchen eigentlich erschossen hat, Frauen, wohl nichts zu sagen hat, wenn die halt gerade vor der Klasse waren. Es kann ein Zufall sein, man weiß es aber noch nicht genau. Man weiß es nicht, vielleicht hat das auch einen Grund. Vielleicht. Was gibt so viel, halt verstechen sie sich gegenseitig aus Eifersucht, aus Streit, was war Argumente, keine Ahnung. Ja. Also, für dich ein ganz, ganz bewegender Tag, den du wahrscheinlich auch nie vergessen wirst in deinem Leben. Nein, ganz gewiss nicht. Ich habe heute auch nichts mehr gemacht zu Hause. Da bist du gar nicht mehr fähig dazu. Wie ist das denn dann morgen? Läuft bei euch morgen die Arbeit dann wieder normal? Unsere Arbeit läuft normal, ja. Das Autohaus ist wahrscheinlich zu noch, wegen der kriminaltechnischen Untersuchungen und was da alles gemacht werden muss. Es gingen dann auch viele Gerüchte rum, wo ich jetzt nicht sage, das stimmt. Oder da haben sie gesagt, wir haben ein großes Kaufhaus nebendran, das war dann auch zu. Da muss auch mit rumgeballert worden sein, wo sie den gesucht haben. Aber ob das dann alles stimmt, weiß man nicht. Dann wird da viel geredet. Aber das Kaufhaus wäre zu und die Friseurinnen sind dann daheim, wo da drin in dem Kaufhaus waren. Aber ob das denn Tatsache entspricht, weiß ich nicht. So genau. Du hast ja auch schon mit sehr vielen Leuten gesprochen, ebenso auch aus der Umgebung. Ja. Kam da schon dann nach einer gewissen Zeit zu der Vorwurf, die Eltern haben sich nicht intensiv genug um den Jungen gekümmert? Nee, nicht so. Im Fernsehen habe ich es gehört, die Diskussionen, dass sie jetzt gesagt haben, dass das vielleicht auch im Elternhaus ist und die müssten das merken eigentlich, wenn man mit den Kindern spricht. Ja. Ich will dir sagen, Marion, wenn ich einen Sohn hätte, und der so etwas gemacht hätte, wäre das für mich auch eine unfassbare Katastrophe, weil ich immer darüber grübeln würde, was habe ich falsch gemacht. Das denke ich auch, Domian. Ja. Weil ich habe schon gesagt, die armen Eltern, mit was müssen die jetzt leben? Die haben zwar das nicht getan, aber die fühlen sich bestimmt irgendwie schuldig. Ja, mit Sicherheit. Und der Vater trägt ja auch eine de facto Schuld wegen der rumliegenden Waffe. Ich meine, ob da eine Waffe liegt oder ob da 16 Waffen sind, es genügt eine. Es genügt eine, aber die anderen waren, soweit ich informiert bin, waren eingeschlossen und die eine lag im Schlafzimmer. Sagt man so. Ja, und dann denke ich halt, der Junge war mit seinem Vater im Schützenhaus, was man so nicht. Und wenn der mit seinem Vater ins Schützenhaus geht, dann hat er eigentlich, müsste er eine gute Einstellung zu Waffen und zu diesem Sport haben. Ja. Auch nicht so verständlich für mich. Eine unglaubliche Katastrophe. Und unser ganzes Mitgefühl und unsere Gedanken und unser Herzen bei den Eltern und bei den Angehörigen der Opfer. Ja, das ist schon arg schlimm. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ach, noch was könnte ich, jetzt muss ich auch mal betteln. Ich war schon mal bei dir bei der Sendung. älter werden mit 50. Ich bin die Taucher-Marion. Fallschirmspringen, Tauchen, vielleicht erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Und mein Freund hat gesagt, warum hast du nicht ein Autogramm gewonnen, damit ich jede Nacht sehen? Ich möchte dich bitten, dass ich auch eins bekomme. Das machen wir sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Vielen Dank. Okay, tschüss. Tschüss, Marion. Ciao. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich zu Jörg. Und Jörg ist 43 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, guten Morgen Domian. Guten Morgen Jörg. Also auch zu diesem Thema oder zu einem anderen Thema? Nein, ich rufe natürlich auch zu dem Amoklauf an. Ja. Und wollte dazu Folgendes erzählen. Meine Frau und ich, wir haben vor 5 Jahren im Rahmen einer Jagdscheinausbildung auch eine Waffenlegitimation erhalten. Mhm. Und wir haben einen damals 8-jährigen Sohn und haben ganz bewusst überlegt, die Waffen nicht bei uns zu Hause unterzubringen. Das heißt, das Waffengesetz lässt zu, dass man die bei sich privat im Haus oder in der Betriebsstätte unterbringt. Und wir haben also einen zertifizierten Waffenschrank und heben dort die Waffen auf. Jetzt ist der Bub 13, wird irgendwann 14, 15, 16 und kommt in das Alter, wo ihn sowas unter Umständen interessiert. Mhm. Lass mich mal kurz fragen, was heißt ein zertifizierter Waffenschrank, was heißt das genau? Ja, man kann also die Waffen nicht einfach in irgendeinem Stahlschrank oder Safe unterbringen, sondern da gibt es ganz spezielle DIN-Vorschriften, denen der entsprechen muss. Das heißt, sind das schon Schränke aus Metall mit besonderen Schlössern oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das sind Stahlschränke, die wie ein Safe aufgebaut sind. Ja. Je nachdem, für welche Waffen sie geeignet sind, auch unterschiedliche Größen haben. Es gibt da sogenannte Jägerschränke für Langwaffen und es gibt auch Kombinationsschränke und Schränke für Kurzwaffen. Mhm. So, und wir haben die also seinerzeit, das haben wir im Gespräch beschlossen, dann direkt in Betrieb untergebracht und gerade nicht zu Hause, damit, wenn der Junge in das dementsprechende Alter kommt, wo eventuell das Interesse für Waffen erwächst, dass gar keine Zugriffsmöglichkeit. Ja, also Betrieb heißt, ihr seid selbstständig. Wir sind selbstständig. Und habt dann in deinem Betrieb, da steht dieser Schrank? Da ist dieser Jägerschrank untergebracht. Und wie viele Waffen besitzt ihr? Wir haben ich habe 2 Gewehre und 2 Kurzwaffen, meine Frau hat 1 Kurzwaffe. Ja, und die sind alle in diesem Schrank verschlossen und nur ihr beide habt den Schlüssel dazu? Ausschließlich. Es gibt nur 2 Schlüssel dafür und nur wir haben den Schlüssel. Und den habt ihr auch immer bei euch? Ja. Sodass niemand sich dann auch irgendwie mal stibitzen konnte. Richtig, ganz genau. Das ist ja auch das, was das Waffengesetz vorschreibt. Aber das finde ich sehr gut. Das finde ich ausgesprochen vorsorglich. Das hat ja auch nichts mit Misstrauen dem Kind gegenüber zu tun, sondern einfach das ist eine gesunde Vorsichtsmaßnahme, finde ich. Ja. Sehr vorbildlich. Als solches war es auch geplant. Denn wenn Jugendliche unter Umständen zum Angeben oder was dem Kumpel mal irgendwas zeigen wollen und kommen doch an den Schlüssel dran, dann ist es nämlich passiert. Genau, ganz genau. Jetzt ist der Sohn bald 13, sagst du, ne? Ja. Ist der ein bisschen pikiert, dass ihr so misstrauisch seid oder ist das für den okay? Überhaupt nicht. Da ist auch offen drüber gesprochen worden. Er hat auch damals die Jagdscheinausbildung mitbekommen, die wir gemacht haben. Mhm. Und das haben wir alles besprochen. Also das ist ganz offen gehandelt worden. So. Ich habe nur, das will ich eben noch kurz anführen, ein Problem an der Sache. Wir sind niemals von der Polizeibehörde kontrolliert worden, ob die Waffen wirklich dementsprechend sicher untergebracht worden sind. Das ist eine ganz klare Kritik, die ich an der Stelle mal anbringen möchte. Finde ich sehr berechtigt. Das heißt, eigentlich müsste die Polizei, ja, die sollten zu Hause vorbeikommen und gucken. Ja, denn es ist die Polizeibehörde, die Waffenbesitzkarten ausstellt und die auch das Waffengesetz gegenüber dem Waffenhalter ja irgendwo durchsetzen muss. Mhm. Und eigentlich wäre es Aufgabe der Polizeibehörde, die sichere Unterbringung der Waffen durchaus auch zu kontrollieren. Ist das ein Anspruch von dir oder ist das auch eine gesetzliche Regelung, der nicht nachgekommen wurde? Es ist eigentlich ein Anspruch von mir. Die Polizei kann natürlich stichprobenartig Kontrollen machen, aber ich finde, gerade unmittelbar nachdem man eine Waffenlegitimation bekommen hat, sollte im Rahmen der staatlichen Kontrolle sowas auch mal durchgeführt werden. Ist sicher eine sehr interessante Anregung, die hoffentlich zu den zuständigen Stellen gerade jetzt in der Diskussion auch nach oben kommen wird. Ja. Ich würde dich gerne auch noch fragen, jetzt als Fachmann, der sich mit der ganzen Materie sehr gut auskennt, wie bewertest du das denn, dass der Vater diese Waffe im Schlafzimmer liegen hatte? Ja, das ist natürlich katastrophal. Das ist ganz klar katastrophal. Im Rahmen der Ausbildung, die der im Schützenverein gemacht hat oder der Sachkundeprüfung, musste dem das klar sein. Außerdem muss es ja nicht nur die Waffe gewesen sein, sondern er hat ja auch eine ganze Menge Munition dabei, der Junge. Ja, klar. Diese Munition muss ja auch irgendwo hergekommen sein. Lag die auch im Schlafzimmer? Wurde das heute berichtet? Ich weiß es nicht. Nee, das ist nicht berichtet worden, aber irgendwo muss der Zugang gewesen sein. Genau. Also, es ist offensichtlich nicht sicher untergebrannt. Ich habe heute eine sehr interessante Rede gehört, ohne jetzt diesem Täter zu unterstellen, dass er ein Soziopath oder sowas in der Richtung gewesen wäre. Aber Psychologe sagte im Fernsehen, es ist ja in Alabama ist ja ein vergleichbares Problem aufgetaucht heute. Und der sagte, für jemanden, der eine Anlage hat, so etwas zu tun, sind die Bilder, die da übers Fernsehen kommen, wie pornografische Bilder für jemanden, der ein Triebtäter ist oder sowas. Und ich glaube da ganz fest dran, auch was die Diskussion um diese Computerspiele angeht. Bist du auch der Auffassung, dass das animierend wirken kann? Oder Hemmschwellen zumindest? Ganz klar, 100%. Ja, sehe ich auch so. Ich verstehe auch gar nicht, dass sich die Leute dagegen so stemmen. Man diskreditiert ja nicht per se alle Spieler von Computerspielen damit. Das meint man ja gar nicht. Ja, aber die fühlen sich halt direkt mit einbezogen und angegriffen. Ja, ja. Ich glaube, das in Amerika ist letzte Nacht passiert, ne? Ja, das war letzte Nacht. So, das heißt... Es ist immer faszinierend, dass hinterher großes Bestürzen und Entsetzen in der Bevölkerung ist ganz nachvollziehbar. Aber es muss ganz klar nicht nur an der Einzelprävention gearbeitet werden, dass man sagt, man muss unter Umständen, wenn jemand verhaltensauffällig wird, den stärker überwachen, eventuell psychologisch untersuchen, sondern die Gesamtprävention muss da sein. Da zählt natürlich auch sowas wie die wirklich definitiv sichere Unterbringung von Waffen. Finde ich einen sehr richtigen Hinweis. Was ja schon gewirkt hat zumindest, dass die Waffengesetze nach Erfurt schärfer und strenger geworden sind. Ja, aber das konnte auch durch die Verschärfung nicht verhindert werden. Solange die Kontrolle und die Umsetzung der Gesetze nicht da ist, ist das ein Schuss in den Wind. Ja. Ich hoffe, dass das, was du gerade gesagt hast, vielleicht auch noch andere sagen und das, wie gesagt, an den entscheidenden Stellen noch ankommt. Das ist ein sehr praktikabler und sehr logischer Hinweis und gar nicht mal verbunden vielleicht mit so sehr viel mehr Arbeit für die Polizei. Ja, man könnte das als einen Satz noch zum Beispiel in Schützenvereinen. Warum müssen die Schützen ihre Waffen zu Hause unterbringen? Warum können die nicht in den Vereinshäusern untergebracht werden? Jetzt lass mich dich aber noch fragen. Du bist Schütze, kann man sagen. Ja. Also ich habe eine Jagdscheinausbildung gemacht. Ich bin jetzt nicht in einem Schützenverein, sondern ich habe die Jagdausbildung gemacht. Hast du eine Faszination auch für Waffen? Für die Technik, absolut. Also ich würde mich jetzt nicht als Waffennarren bezeichnen, aber ich habe schon Freude an Waffen, wenn man das so sagen kann. Wenn man die verantwortungsbewusst benutzt, ist das eigentlich auch kein Problem. Würdest du in einem extremen Fall, in einem Notfall, die Waffe auch als Notwehr benutzen für dich? Du meinst in einem Verbrechensfall? Zum Beispiel. Ja, das Problem ist, ich käme ja gar nicht dran. Weil du sie gar nicht dann bei dir hättest in dem ich Fall. Ich habe sie gar nicht bei mir. Also ich darf sie ja nicht bei mir tragen, sondern sie ist bei mir im Betrieb. Und die andere Sache ist auch, ich glaube, diese Frage stellt sich für einen klardenkenden Menschen gar nicht. Wenn du in so eine Situation kommst, dass du unmittelbar bedroht wirst, denke ich, gerätst du in erster Linie mal in eine Schreckstarre und denkst gar nicht an Waffengebrauch in irgendeiner Form. Also deswegen diese Frage, die wird da immer wieder mal gestellt, was würdest du tun, wenn? Aber ich denke, wenn das Problem wirklich mal auftaucht, dann ist das mit Sicherheit nicht diskutabel, dass man dann die Waffe benutzt, weil sie A nicht da ist, da sie nicht ständig geführt wird. Ja. Und B, denke ich, eine Situation dann auch so schlimm für einen, dass man da überhaupt sich gar keine Gedanken drüber macht. Ich danke dir sehr für deinen Anruf, Jörg, und für die sehr richtigen und wichtigen Hinweise. Ja, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich. Dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und gleich geht's weiter mit Jan, und Jan ist 33. Hallo Jan. Hallo Domian. Jan, rufst du auch zum Thema Baden-Württemberg an, Amoklauf? Ja, ruf ich auch. Dann haben wir ja eine ganze Themensendung, merke ich schon, zu dem Thema heute hier gemacht oder sind dabei, es zu machen. Was ist deine Meinung? Ja, ich rufe deswegen auch an, weil ich selber in meinem privaten Umfeld ein solches Ereignis erlebt habe. Also mein Bruder hat vor 2,5 Jahren, in 2006, ebenfalls einen Amoklauf in Ulm, in Baden-Württemberg, gemacht, begangen. Beziehungsweise einen Amoklauf in dem Sinne, dass er meine Familie umgebracht hat, also mein Vater und meine Mutter im Schlaf erschossen hat mit der Pistole. Und an der Universität in Ulm Zyankali erpresst hat und sich damit dann später das Leben genommen hat. Der hat sich an der Universität Zyankali erpresst? Ja, es ging damals auch um durch die Medien, das war im Sommer 2006. Wie kann man sich denn Zyankali erpressen? Wie geht das? Er ist mit der Pistole, also mit der Waffe, mit vorgehaltener Waffe, in die Chemieabteilung der Universität eingedrungen und hat mehrere Mitarbeiter bedroht mit der Waffe und hat diese hochgiftige Substanz in einem kleinen Plastikdöschen mitgenommen und hat sich dann damit das Leben genommen. Was ich dann erst viel später, 2-3 Tage später, für mich eine Ewigkeit damals erfahren hatte von der Kripo. Was für ein ich kann mich an diesen Fall nicht erinnern. In welchem Monat war das, im Jahr 2006? Das war im Juli. Ja, ja. Also es ging Gott sei Dank nur kurz durch die Medien, was natürlich für mich ganz gut war, dass es nicht so aufgebauscht wurde. Aber jetzt durch diese Tat heute in Winnenden ist es natürlich bei mir auch wieder so ein bisschen hochgekommen. Wie alt war denn Bruder Jan? Der war 20. Der war 20. Ja. Was für eine unfassbare Katastrophe für dich. Der erschießt deine Eltern im Schlaf. Ja, und ich habe... Wo warst du während der Tat? Also ich wohne schon seit ein paar Jahren oder auch vor dieser Tat auch schon seit ein paar Jahren selber in einer eigenen Wohnung. Mhm. Circa 10 Kilometer entfernt, 12 Kilometer entfernt, sagen wir mal so. Und er hatte mich entweder bewusst oder unbewusst, ich weiß es nicht, verschont. Hatte aber in diesem Abschiedsbrief, den er noch hinterlassen hatte, nicht so richtig verlauten. Ach, das hat er getan. Er hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen. Er hatte einen Abschiedsbrief. Was stand denn da drin? Ja, es stand drin, dass er keinen Sinn mehr in dem Ganzen sieht und dass das Leben sehr leer ist. Und also eigentlich ein sehr klassischer Abschiedsbrief, sage ich mal. Also aber er hat nicht begründet, warum er die Eltern mit in den Tod gerissen hat. Ja, er hat es angedeutet, dass er quasi die Eltern nicht alleine auf dieser Welt lassen wollte, sozusagen. Wie war denn das Verhältnis zwischen ihm und euren Eltern? Eigentlich immer recht gut, also teilweise angespannt, aber es gab jetzt nie irgendwie großen Streit oder so. Ich habe meine Eltern, beziehungsweise auch meinen Bruder, der noch zu Hause gewohnt hatte, recht häufig besucht, das heißt so einmal die Woche am Wochenende. Das heißt, dein Verhältnis zu ihm war auch ganz okay? Es war ganz okay, aber auch nicht sehr, sag ich jetzt mal, wie soll man sagen, also es war neutral, es war jetzt nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut. Also er war sehr zurückgezogen. Hast du dir hinterher Vorwürfe gemacht, dass du vielleicht irgendwelche Warnsignale nicht richtig gedeutet hast oder wahrgenommen hast? Ein bisschen schon, ja. Also ich hatte schon irgendwie gemerkt, dass das nicht stimmt mit ihm, dass er irgendwie an Depressionen zu leiden scheint. Hatte mir aber irgendwie dabei nichts gedacht. Und auch zurückzukommen auf diese Gewaltspiele und Gewaltfilme, die jetzt auch als Ursache immer wieder in den Medien dokumentiert werden, ist immer schwierig zu sagen, ob das die Ursache war. Er hatte auch viel damit zu tun. Er war sehr zurückgezogen, hatte wenig Freunde. Das ist ja verrückt. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Natürlich ist das nicht die Hauptursache, aber alle Täter stehen immer im Zusammenhang mit diesen Dingen. Täter dieser Art. Woher hatte dein Bruder die Waffe? Das hatte die Kripo nicht so ganz klären können. Man vermutet, dass es eine antiquierte Waffe war. Es war eine Walther PPK aus dem Internet bezogen, die wohl nicht mehr gebrauchsfertig war, also gebrauchsfähig war. Kann man ganz einfach Waffen im Internet kaufen? Ja, es gibt wohl Internetseiten, wo man sowas beziehen kann. Also was natürlich auch schlimm ist, wenn das so sein sollte. Ja. Aber die Waffen waren immerhin, hat er sich dann so zurecht gebaut oder bauen lassen, dass sie dann wieder funktioniert haben? Oder dass sie funktioniert hat? Also er war sehr geschickt und er bestimmt auch sehr intelligent. Also er hat wohl mit sehr speziellen Werkzeugen das in einem Hobbykeller wohl alles zurecht gefeilt, gesägt, geschliffen, gedreht, wie auch immer. Hatte aber keiner so richtig mitbekommen. Das ist ja unfassbar. Zu welcher Nachtzeit ist das geschehen dann? Um wie viel Uhr? Das war kurz nach 3, laut Aussagen der Kripo. Nachts um 3 Uhr. Kurz nach dem Endspiel, das war glaube ich EM oder WM, EM glaube ich, Italien gegen Deutschland, das weiß ich noch deswegen, weil ich selber das Spiel gesehen hatte in Ulm, also in der, meine Eltern wohnten etwas weiter außerhalb. Ist er denn, nachdem er das, waren die Eltern sofort tot, nachdem er geschossen hatte? Ja, es waren Schüsse direkt in den Kopf. Jeweils ein Schuss? Nein, bei meinem Vater waren es mehrere Schüsse, also circa 5, glaube ich, und bei meiner Mutter waren es über 10. Unfassbar. Ich bin etwas überwältigt von dem Drama, was du mir erzählst. Wann hast du das denn erfahren? Das war am darauffolgenden Tag um circa 14 Uhr. Da war ich gerade bei der Arbeit Und die Firma, wo ich arbeite, ist circa nicht mal 2 Kilometer entfernt von der Universität, wo er dann letztendlich Selbstmord begangen hatte. Und da kam die Kripo dann direkt ins Haus. Ja. Und das Komische war, ich dachte zuerst, was habe ich verbrochen? Mhm. Ich dachte zuerst, irgendwas habe ich verbrochen. Ich meine, eigentlich habe ich mich nicht zu Schulden kommen lassen, aber irgendwie, ich arbeite in der Softwarebranche und dachte ich, irgendwie habe ich vielleicht irgendwelche Passwörter unfreiwillig geknackt oder irgendwelche Daten verhunzt. Und dann war mir das erst später bewusst, dass es gar nicht um mich geht, sondern um meinen Bruder und dass meine Eltern tot sind. Kann man denn das überhaupt realisieren, wenn man erfährt, der eigene Bruder hat die eigenen Eltern mit 15 Schüssen umgebracht? Im ersten Moment eher nicht. Also man kommt sich vor wie in einem Film. Also man denkt jetzt, das ist nicht so, das ist wie ein Traum oder Albtraum. Warum hat er eigentlich diesen komplizierten Weg gegangen in die Universität und hat das Zyankali erpresst? Warum hat er sich nicht erschossen? Das weiß man bis heute nicht. Das hat er auch in dem Brief nicht geschrieben. Also wann und wo hat er das Zyankali dann eingenommen? Also erpresst hatte er es um 9, circa 9:30 vormittags. Und also nachts um 3 hatte er die Eltern erschossen und morgens um 9 dann die Erpressung in der Universität? Genau, und der Selbstmord war dann circa um 11. Ja, und wo? Circa 1 Kilometer von der Universität entfernt in einem Waldgebiet. Da ist er mit dem Auto hingefahren? Nee, da ist er zu Fuß gegangen. Zu Fuß, ja. Und das ist dann Fahrzeug, so, das hat er quasi da stehen gelassen. Und ist dann ja wahrscheinlich dann sofort daran gestorben. Wobei man sagt, dass das ein sehr schrecklicher Tod wohl ist, wenn man dann Zyankali stirbt. Ja, es verwandelt sich ja zu einer Säure. Das ist eine kristalline Form, die sehr bitter schmeckt und die sich dann zu einer sehr scharf brennenden Säure und einem Gas entwickelt. Hast du deinen Bruder? Nicht mehr, nein. Also ich, auf der einen Seite denke ich mir, es macht keinen Sinn, ihn zu hassen. Auf der anderen Seite, man kennt die Hintergründe nicht, ich selber nicht. Also bis heute hast du keine wirkliche Ahnung, was da in dem Mann vorgegangen ist? Nicht wirklich, also ich grüble immer noch. Also es ist schwierig herauszufinden. Wie war denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Sehr gut eigentlich. Umso furchtbarer ja so ein Ereignis. Ja, also deswegen bin ich auch heute wegen diesen Ereignissen in Winnenden ziemlich aufgewühlt und deswegen kam ich auch überhaupt die Idee, jetzt bei dir anzurufen. Mhm. Liegen deine Eltern und dein Bruder gemeinsam auf einem Friedhof? Ja. Gar nebeneinander? Nein, das nicht. Ich habe das bewusst die Gräber leicht versetzt anbringen lassen. Also meine Eltern und meine Großmutter liegen in einem Grab, das ist ein Urnengrab. Und 2 Reihen weiter tiefer wurde mein Bruder beerdigt. Kannst du zu diesem Grab gehen, zu deinem Bruder? Mittlerweile schon, ja. Also es ist. Was denkst du denn, wenn du vor dem Grab stehst? Ja, mir gehen sehr viele Dinge durch den Kopf. Warum das alles und warum er auch die Eltern noch getötet hat. Warum er das einfach getan hat. Weil es bringt ihm ja nichts, er ist ja selber tot. So denke ich mir mal rein logisch, rein rationell. Von der Überlegung, er hat ja nichts davon. Aber am Anfang war es schon Hass. Ja, es war furchtbar. Also es war, ich habe am Anfang wie in einer Traumwelt gelebt, also als ob ich gar nicht mehr selber am Leben wäre. Ich wurde dann auch gleich am selbigen Tag weiter weggebracht, weil er war noch nicht gefunden. Also seine Leiche wurde erst später gefunden. Ich glaube erst 2 Tage später sogar. Und ich habe ja selber Angst gehabt, dass er auch noch hinter mir her ist. Ach so, das kam auch noch hinzu. Also es war ja eine Tatsache, dass er quasi ein paar Stunden danach sich selber das Leben genommen hatte, was ja zu dem Zeitpunkt aber noch keiner wusste. Das heißt, man dachte, er ist irgendwie noch auf der Flucht oder hat noch irgendwas anderes vor. Und deswegen war ich selber in Todesangst. Er war 20 Jahre, sagtest du. Ja. Was hat er gemacht? Hatte er einen Job oder ging er noch zur Schule? Er hatte das Abitur abgeschlossen und hatte ein Chemiestudium angefangen. Das dann aber abgebrochen hatte, weil. Ah, daher auch Zyankali, da wusste er so ein bisschen Bescheid. Genau, daher kannte er die Leute dort und wo die Chemikalien untergebracht sind. Hatte er Freunde? Wenig, also eher nur im Internet. Hat er eine Freundin? Glaube ich nicht, nein. Ja. War er viel zu Hause und hat vor dem PC gesessen? Quasi ein Stubenhocker, ja, so der viel PC gespielt hatte, am PC. Das glaube ich, wirklich, Jan, dass dir heute all die Bilder wieder ins Bewusstsein kommen, die du durch deine eigene Geschichte erlebt hast, nachdem du das heute gesehen hast. Ja. Das glaube ich wirklich. Sehr furchtbare Geschichte. Es tut mir unfassbar leid, was dir widerfahren ist. Ja, man kann es nicht rückgängig machen, leider. Nein, es ist einfach unbeschreiblich. Unsere Sendung ist gleich rum, Jan. Ja, okay. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss, Jan. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gero Kuntermann. Wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival. Auch wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Heute war es ja dann doch eine Themensendung. Ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de und uns dann morgen anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.